Doch zwischen den Säulen war eine stumme Gesellschaft großer Standbilder von kaltem Stein versammelt. Pippin musste an die behauenen Steine der Argonath denken, und voller Ehrfurcht blickte er die Reihe der längst verblichenen Könige entlang. Am anderen Ende des Saals, auf einer um mehrere Stufen erhöhten Empore, stand ein Thronsessel, überdacht von einem marmornen Baldachin in der Form eines Kronenhelms, und die Wand dahinter zeigte das eingemeißelte und mit Edelsteinen besetzte Bild eines blühenden Baums. Der Thronsessel aber war leer. Am Fuß der Empore, auf der breiten untersten Stufe, stand ein steinerner Stuhl, schwarz und ohne Zierrat, und darauf saß ein alter Mann und hielt den Blick in den Schoß gesenkt. In der Hand hielt er einen weißen Stab mit goldenem Knauf. Er sah ihnen nicht entgegen, als sie gemessenen Schritts durch den weiten Saal gingen und drei Schritt vor ihm stehen blieben. Gandalf nahm das Wort. »Seid gegrüßt, Herr und Statthalter von Minas Tirith, Denethor, Ecthelions Sohn. Ich bringe Rat und Nachricht in dieser düsteren Stunde.« Nun blickte der alte Mann auf. Pippin sah sein stolzes, kantiges Gesicht, die Haut wie Elfenbein und die lange gebogene Nase zwischen den dunklen, tiefgründigen Augen. Und das erinnerte ihn weniger an Boromir als an Aragorn. »Düster ist die Stunde wahrhaftig«, sagte der alte Mann, »und zu solchen Zeiten kommst du für gewöhnlich, Mithrandir. Doch wenn auch alle Vorzeichen auf Gondors nahes Ende hindeuten, kann dies mich nicht düsterer stimmen, als ich es schon bin. Man sagte mir, du bringst einen mit, der meinen Sohn sterben sah. Ist es dieser hier?« »Er ist es«, sagte Gandalf. »Einer von zweien. Der andere ist bei Theoden in Rohan und kommt vielleicht später. Halblinge sind sie, wie du siehst, doch nicht er ist derjenige, von dem in der Weissagung die Rede war.« »Dennoch ein Halbling«, sagte Denethor grimmig, »und ungern höre ich den Namen, seit jener verfluchte Spruch unserer Pläne verwirrte und meinen Sohn zur tollköpfigen Fahrt in den Tod lockte. Mein Boromir, nun fehlst du uns. Faramir hätte statt seiner gehen sollen.« »Er wäre gegangen«, sagte Gandalf, »seid nicht ungerecht in eurem Kummer. Boromir erhob Anspruch auf jene Fahrt und wollte sie keinem anderen überlassen. Er war ein Mann, der seinen Willen durchsetzte und sich nahm, wonach es ihn verlangte. Ich bin weit mit ihm gereist und habe ihn gut kennengelernt. Doch ihr sprecht von seinem Tod. Davon hattet ihr schon Nachricht, ehe wir kamen?« »Ich habe das hier erhalten«, sagte Denethor, legte seinen Stab nieder und nahm den Gegenstand von seinem Schoß auf, den er so lange betrachtet hatte. In jeder Hand hielt er eine Hälfte eines großen, in der Mitte zerspaltenden Horns, das mit Silber eingefasste Horn eines wilden Stiers. »Das ist das Horn, das Boromir stets bei sich trug«, rief Pippin. »So ist es«, sagte Denethor, »und in meiner Jugend trug ich es, wie jeder älteste Sohn unseres Hauses seit den lange entschwundenen Jahren vor dem Erlöschen des Königshauses, als Mardils Vater Vorondil in den fernen Ebenen von Ruhn Arafs wilde Rinder jagte. Von fern hörte ich es vor 13 Tagen an den Nordmarken blasen, und dann hat es der Strom zu mir getragen. Zerbrochen. Es wird nie mehr erschallen.« Er hielt inne, und ein lastendes Schweigen trat ein. Plötzlich richtete er den düsteren Blick wieder auf Pippin. »Was sagst du dazu, Halbling?« 13. »Ja, 13 Tage«, stammelte Pippin. »Ja, ich glaube, das könnte stimmen, ja. Ich stand neben ihm, als er in das Horn stieß. Aber keine Hilfe kam. Nur noch mehr Orks.« »So«, sagte Denethor und sah Pippin scharf ins Gesicht, »du warst also dabei. Berichte mir mehr davon. Warum kam keine Hilfe? Und wie bist du entkommen, er aber nicht, so stark wie er doch war? und war er nur Orks gegen sie. Und verlor seine Scheu. »Auch der Stärkste kann einem einzigen Pfeil erliegen«, sagte er, »und Boromir wurde von vielen durchbohrt. Als ich ihn zuletzt sah, sank er an einem Baum zu Boden und zog sich einen schwarz gefiederten Schaft aus der Seite. Dann verlor ich die Besinnung und wurde gefangen genommen. Ich habe ihn nicht wiedergesehen, und mehr weiß ich nicht. Doch ich halte sein Andenken in Ehren, denn er war sehr tapfer. Er ist gestorben, weil er uns zu retten versuchte, meinen Vetter Meriadoc und mich, als uns die Söldner des dunklen Herrschers in den Wäldern auflauerten. Und dass er vergebens fiel, macht meine Dankesschuld nicht geringer.« Dann sah Pippin dem alten Mann in die Augen, und ein merkwürdiger Stolz regte sich in ihm, angestachelt durch die Missachtung und den Argwohn, die aus Denethors kaltem Ton sprachen. »Nur geringen Wert, gewiß, wird ein so großer Fürst der Menschen den Diensten eines Hobbits beimessen, eines Halblings aus dem Auenland im Norden. Doch biete ich sie ihnen an, in allem, was ich zu tun vermag, zum Entgelt meiner Schuld.« Den grauen Mantel beiseite streifend, zog er sein kleines Schwert und legte es Denethor zu Füßen. Ein blasses Lächeln, wie ein kalter Sonnenstrahl an einem Winterabend, huschte über das Gesicht des alten Mannes. Aber er senkte den Kopf, legte die Scherben des Horns beiseite und streckte die Hand aus. »Gib mir die Waffe«, sagte er. Pippin hob sie auf und reichte ihm das Heft. »Woher kommt dies?« sagte Denethor. »Viele, viele Jahre liegen darauf. Gewiss ist dies eine Klinge, die in ferner Vergangenheit von unseren Verwandten im Norden geschmiedet wurde.« »Sie stammt aus den Grabhügeln an den Grenzen unseres Landes«, sagte Pippin, »aber nur böse Wichter hausen jetzt dort, und von denen würde ich ungern berichten.« »Ich sehe seltsame Geschichten umspinnen euch«, sagte Denethor. »Und wieder einmal erweist sich, dass das Äußere eines Menschen oder eines Halblings trügen kann. Ich nehme deinen Dienst an, denn mit Worten bist du nicht einzuschüchtern und führst eine höfliche Sprache, so fremd ihre Laute uns im Süden auch klingen mögen. Und keinen, der von höflicher Art ist, werden wir in den kommenden Tagen missen können, sei er groß oder klein. Leiste mir nun den Eid.« »Nimm das Heft«, sagte Gandalf, »und sprich dem Herrn nach, wenn du dazu entschlossen bist.« »Ich bin es«, sagte Pippin. Der alte Mann legte sich das Schwert auf den Schoß. Pippin legte die Hand auf das Heft und sprach langsam nach, was Denethor ihm vorsagte. »Hier gelobe ich dem Reiche Gondor und seinem Herrn und Statthalter Lehenstreue und Dienstbarkeit, im Reden und Schweigen, im Tun und Lassen, im Kommen und Gehen, in der Armut wie im Reichtum, im Frieden wie im Kriege, im Leben wie im Sterben, von dieser Stunde an, bis mein Herr mich aus meiner Pflicht entlässt, der Tod mich hinrafft oder die Welt endet. So spreche ich, Peregrin Paladins Sohn, aus dem Auenland der Halblinge.« »Und dies höre ich, Denethor, Ecthelions Sohn, Herr von Gondor und Statthalter des Hohen Königs. Und weder will ich es vergessen noch versäumen, Empfangenes zu vergelten. Lehnstreue mit Liebe, Tapferkeit mit Ehre, Eidbruch mit Rache.« Dann erhielt Pippin sein Schwert zurück und steckte es in die Scheide. »Und nun«, sagte Denethor, »ergeht mein erster Befehl an dich. Sprich und verschweige nichts. Erzähle mir deine Geschichte von Anfang an und entsinne dich, so gut du kannst, alles dessen, was meinen Sohn Boromir angeht. Setz dich und fang an.« Bei diesen Worten schlug er einen kleinen silbernen Gong, der neben seinem Fußschemel stand, und sogleich kamen Diener herbei. Pippin sah nun, dass sie in Nischen beiderseits der Tür gestanden hatten, wo er und Gandalf sie beim Eintreten nicht bemerkt hatten. »Bring Wein und Speisen und Stühle für die Gäste«, sagte Denethor, »und eine Stunde lang soll uns niemand stören. Mehr Zeit kann ich nicht erübrigen, denn um vieles andere noch muss ich mich kümmern«, sagte er zu Gandalf, »vieles von größerer Bedeutung, wie es scheinen könnte, was mir doch weniger nahe geht. Aber vielleicht können wir uns am Ende des Tages noch einmal sprechen.« »Und früher will ich hoffen«, sagte Gandalf, »denn ich bin nicht von Isengard hierher geritten, 150 Wegstunden in Windeseile, nur um euch einen kleinen Krieger zu bringen, und sei er noch so höflich. Bedeutet es euch nichts, dass Theoden eine große Schlacht geschlagen hat, dass Isengard niedergeworfen ist und dass ich Sarumans Stab zerbrochen habe?« »Viel bedeutet es mir, doch von diesen Taten weiß ich schon alles, was für meine eigenen Pläne gegen die Gefahr aus dem Osten von Belang ist.« Den Augen Gandalf zu, und nun bemerkte Pippin eine Ähnlichkeit zwischen den beiden und zugleich eine glimmende Spannung, die jeden Moment aufflammen konnte, fast so, als wäre eine Zündschnur von Auge zu Auge gespannt. Denethor sah sogar sehr viel eher als Gandalf wie ein großer Zauberer aus, königlicher, schöner, stärker und älter. Doch ein anderer Sinn als der seiner Augen sagte Pippin, dass Gandalf der Mächtigere und Weisere war und von einer Würde, die er nicht offen zur Schau trug. Und älter musste er auch sein, viel älter. »Wie viel älter?« fragte er sich und fand es merkwürdig, dass er darüber noch nie nachgedacht hatte. Baumbart hatte etwas über Zauberer gesagt, aber da hatte Pippin gar nicht daran gedacht, dass Gandalf einer von ihnen war. Was war Gandalf überhaupt? In welch fernem Wo und Wann war er zur Welt gekommen, und wann würde er sie wieder verlassen? Dann rissen seine Grübeleien ab, und er sah, dass Denethor und Gandalf sich noch immer in die Augen blickten, als läsen sie einer die Gedanken des anderen. Doch wer zuerst den Blick abwandte, war Denethor. »Ja«, sagte er, »denn mögen die Steine auch, wie man sagt, verloren sein, haben die Herren von Gondor doch immer noch ein schärferes Auge als geringere Menschen, und vielerlei Nachrichten fliegen ihnen zu. Doch setzt euch nun.« Stuhl und einem niedrigen Schemel, und einer brachte ein Tablett mit einer silbernen Kanne, Bechern und weißen Kuchen. Pippin setzte sich, doch er konnte den Blick nicht von dem alten Fürsten abwenden. Bildete er sich's ein oder traf es zu, dass Denethors Augen, als er von den Steinen sprach, ihn plötzlich angeblitzt hatten? »Nun erzähle mir deine Geschichte, Lehnsmann«, sagte Denethor halb freundlich, halb spöttisch, »denn was einer zu berichten hat, mit dem mein Sohn so gut Freund war, soll mir hochwillkommen sein.« Niemals vergaß Pippin diese Stunde im großen Saal, unter dem durchdringenden Blick des Herrn von Gondor, der ihn hin und wieder mit einer bohrenden Frage unterbrach. Und die ganze Zeit war er sich Gandalfs an seiner Seite bewusst, der beobachtete und zuhörte und, wie Pippin spürte, seine Ungeduld und seinen Zorn immer schwerer bezähmen konnte. Als die Stunde um war und Denethor wieder den Gong anschlug, fühlte Pippin sich ausgelaugt. »Es kann nicht später als 9 sein«, dachte er, »jetzt könnte ich 3-mal hintereinander frühstücken.« »Führt Herrn Mithrandir zu der für ihn bereitgestellten Unterkunft«, sagte Denethor, »und auch sein Begleiter kann einstweilen dort wohnen, wenn er will. Tut aber kund, dass ich ihn unter Eid in meinen Dienst genommen habe. Man soll ihn als Peregrin Paladins Sohn kennen und ihn die minderen Losungsworte lehren. Schick den Hauptleuten Nachricht, dass sie so bald wie möglich bei mir vorsprechen sollen, wenn die 3. Stunde geschlagen hat. Und du, Herr Mithrandir, magst auch kommen, wenn und wann du willst. Niemand soll dich hindern, mich aufzusuchen, außer in den wenigen Stunden meiner Nachtruhe. Lass deinen Zorn über eines alten Mannes Torheit verrauchen, dann komme wieder und lass mich deinen Rat hören.« »Torheit«, sagte Gandalf, »nein, Herr, ehe ihr ein törichter Alter werdet, sterbt ihr. Ihr versteht sogar euren Kummer als Schleier zu gebrauchen. Denkt ihr, ich verstünde nicht eure Absicht, wenn ihr eine Stunde lang den ausfragt, der am wenigsten weiß, während ich daneben sitze?« »Wenn du sie verstehst, so sei zufrieden«, erwiderte Denethor. »Törichter Hochmut wäre es, Hilfe und Rat in der Not zu verschmähen. doch erteilst du dergleichen nur zu deinen eigenen Zwecken. Der Herr von Gondor aber darf nicht zum Werkzeug für die Absichten anderer werden, und seien sie noch so ehrenwert. Und für ihn gibt es kein höheres Gut in der Welt, wie sie nun einmal ist, als das Wohl Gondors. Und in Gondor, verehrter Meister, regiere ich und niemand anders, es sei denn, der König kehrte wieder. »Es sei denn, der König kehrte wieder?« sagte Gandalf. »Nun, Herr Statthalter, bis dies eintritt, was wenige jetzt erwarten, ist es eure Aufgabe, das Königreich so gut es geht zu erhalten. Bei dieser Aufgabe soll euch jede Hilfe zuteil werden, um die es euch zu bitten beliebt. So viel aber lasst euch sagen, ich will kein Reich regieren, weder Gondor noch irgendein anderes, ob groß oder klein. Doch alle Dinge von Wert, die in der Welt, wie sie nun einmal ist, in Gefahr sind, stehen unter meinem Schutz. Und meine Arbeit wird nicht völlig vergebens sein, sollte Gondor auch untergehen, wenn nur irgendetwas diese Nacht übersteht, das noch schön werden oder Frucht tragen und in künftigen Zeiten wieder erblühen kann, denn auch ich bin ein Statthalter. Wusstet ihr das nicht?« Und mit diesen Worten drehte er sich um und ging aus dem Saal. Doch Gandalf sah ihn nicht an und sprach kein Wort mit ihm. Ihr Führer erwartete sie an der Tür des Saals und geleitete sie über den Brunnenhof und dann durch eine Gasse zwischen hohen Gebäuden. Nach mehreren Biegungen kamen sie zu einem Haus dicht an der Nordmauer der Zitadelle, unweit des Grats, der den Felsen mit dem Bergmassiv verband. Drinnen, über der Straße im ersten Stock, zu dem sie eine breite Steintreppe hinaufstiegen, zeigte er ihnen ein helles, luftiges Zimmer mit schönen Wandbehängen in dunklem Goldton, ohne Muster. Es war sparsam möbliert, nur mit einem kleinen Tisch, zwei Stühlen und einer Bank. Doch zu beiden Seiten waren mit einem Vorhang abgeteilte Nischen mit frisch bezogenen Betten, Wasserkrügen und Waschzubern. Drei hohe, schmale Fenster blickten nach Norden hinaus, zur großen Biegung des Anduin, die noch vom Nebel verhangen war, und in Richtung der fernen Emil Muil und der Rauros-Fälle. Pippin musste auf die Bank steigen, um über das breite steinerne Sims hinwegsehen zu können. »Bist du böse mit mir, Gandalf?« sagte er, als der Führer hinausgegangen war und die Tür hinter sich zugemacht hatte. »Ich habe mein Bestes getan.« »Hast du wirklich?« sagte Gandalf. Er lachte plötzlich, trat neben den Hobbit, legte ihm den Arm über die Schulter und sah neben ihm zum Fenster hinaus. Ein wenig erstaunt blickte Pippin ihm ins Gesicht, das nun so dicht bei ihm war, denn das Lachen hatte froh und unbeschwert geklungen. Im Gesicht des Zauberers aber sah er nur Kummer und Sorgenfalten. Und erst als er es näher musterte, erkannte er, dass sich hinter all dem eine große Freude verbarg. Ein Quell der Heiterkeit, der ein ganzes Königreich zum Lachen bringen könnte, wenn er einmal hervorbräche. »Du hast wirklich dein Bestes getan«, sagte der Zauberer, »und hoffentlich dauert es lange, bis du wieder so zwischen zwei schrecklichen alten Männern in die Zange gerätst. Trotzdem hat der Herr von Gondor mehr aus dir herausbekommen, als dir vielleicht klar ist, Pippin. Du konntest ihm den Umstand nicht verbergen, dass es nicht Boromir war, der von Moria aus die Fahrt angeführt hat, und dass einer von hohem Ansehen unter euch war, der nach Minas Tirith zu kommen gedachte und der ein berühmtes Schwert besitzt. Die Menschen in Gondor denken viel über die Berichte aus alten Tagen nach, und seit Boromir fortginge, hat Denethor lange gegrübelt, was der Spruch bedeuten mag, in dem von Isildurs Fluch die Rede ist. Er ist nicht wie andere Menschen dieser Zeit, Pippin. Und wie immer es sich mit der Abkunft von Vater und Sohn bei ihm auch verhalten mag, dank irgendeinem Zufall fließt das Blut von Westernis nahezu rein in seinen Adern. Und ebenso auch bei Faramir, seinem zweiten Sohn, nicht aber bei Boromir, den er am innigsten geliebt hat. Er hat Weitsicht. Er kann, wenn er seinen Willen darauf richtet, vieles wahrnehmen, was im Geiste anderer Menschen vorgeht, selbst solcher, die weit entfernt wohnen. Ihn zu täuschen ist schwer, es zu versuchen, gefährlich, denk dran. denn du hast dich nun seinem Dienst verschworen. Ich weiß nicht, was es dir in den Kopf oder ins Herz gesetzt hat, es zu tun, aber es war gut so. Ich habe dich nicht gehindert, denn die großmütige Tat sollte nicht durch kalten Ratschluss vereitelt werden. Du hast ihm ans Herz gerührt und, wenn ich das sagen darf, ihn auch ein wenig belustigt. Wenigstens kannst du dich nun in Minas Tirith frei bewegen, wenn du nicht im Dienst bist. Aber du musst das Verhältnis noch von einer anderen Seite ansehen. Du unterstehst seinem Befehl. Und das wird er nicht vergessen. Sei weiterhin auf der Hut. Gandalf schwieg und seufzte. Ach, sinnlos zu grübeln, was morgen sein wird. Denn so viel ist sicher. Morgen kommt es schlimmer als heute. Und das geht noch viele Tage so weiter. Und daran kann ich überhaupt nichts mehr ändern. Die Partie ist eröffnet, und die Figuren machen ihre Züge. Eine Figur, die ich unbedingt sehen möchte, ist Faramir. Er ist nun Denethors Erbe. Ich glaube nicht, dass er in der Stadt ist. Hatte aber noch keine Zeit, mich zu erkundigen. Ich muss gehen, Pippin. Ich muss zu dieser Ratssitzung der Edlen und hören, was es zu hören gibt. Aber der Feind ist am Zuge und im Begriff, sein Spiel voll zu entfalten. Und wahrscheinlich werden die Bauern ebenso viel zu tun bekommen wie irgendwer sonst, Peregrin, Paladins Sohn. Schleife dein Schwert, Soldat Gondors. Er ging zur Tür, und dort drehte er sich noch einmal um. »Ich bin in Eile, Pippin«, sagte er. »Tu mir einen Gefallen, wenn du aus dem Haus gehst, noch bevor du dich schlafen legst, wenn du nicht zu müde bist. Geh und suche Schattenfell. Sieh zu, ob er gut untergebracht ist. Die Leute hier sind tierfreundlich, denn sie sind nette und gescheite Menschen. Aber von Pferden verstehen sie nicht viel.« Und gleichzeitig kam ein klarer, lieblicher Glockenton von einem Turm der Zitadelle. Drei silberne Schläge schwebten in der Luft und verhallten. Die dritte Stunde nach Sonnenaufgang. Gleich darauf ging auch Pippin aus dem Zimmer und die Treppe hinunter. Auf der Straße schaute er sich um. Die Sonne schien nun warm und hell, und die Türme und hohen Häuser warfen lange, scharf umrissene Schatten nach Westen. Hoch in den blauen Himmel streckte der Mindoluin seinen weißen Helm über dem Schneemantel. Auf den Straßen kamen und gingen Männer in Waffen. Anscheinend war der Glockenschlag das Zeichen für allerlei Wachablösungen gewesen. 9 Uhr wäre es jetzt nach auenländischer Zeit, sagte Pippin laut zu sich selbst. Genau die rechte Zeit für ein ordentliches Frühstück am offenen Fenster in der Frühlingssonne. Wie gut ich das jetzt vertragen könnte. Ob die Leute hier auch irgendwann frühstücken oder schon gefrühstückt haben? Wann die wohl zu Mittag essen? Und wo? Gleich darauf sah er einen schwarz-weiß gekleideten Mann die schmale Straße vom Innern der Zitadelle herunterkommen. Pippin fühlte sich verlassen und beschloss, den Mann anzusprechen, aber es war gar nicht nötig. Der Mann kam auf ihn zu und blieb stehen. »Bist du der Herr Peregrin, der Halbling?« sagte er. »Man sagt mir, du seist eingeschworen in den Dienst des Statthalters?« »Willkommen!« Er streckte ihm die Hand hin, und Pippin nahm sie. »Ich heiße Beregond, Baranors Sohn. Ich bin heute Vormittag nicht im Dienst, und man schickt mich dir die Losungsworte und noch manches mitzuteilen, was du ohne Zweifel wissen möchtest. Und meinerseits würde ich gern vieles von dir erfahren. Denn niemals noch haben wir in diesem Land einen Halbling gesehen. Nur aus Gerüchten kennen wir euer Volk, und in allen uns bekannten Erzählungen ist von euch wenig die Rede. Außerdem bist du ein Freund von Mithrandir. Wie gut kennst du ihn?« »Nun«, sagte Pippin, »von ihm gehört habe ich schon immer, soweit ich zurückdenken kann, aber das ist nicht sehr lange. Und in letzter Zeit bin ich weit mit ihm gereist, aber er ist ein dickes Buch, und ich kann nicht behaupten, mehr als ein paar Seiten darin gelesen zu haben. Aber ich kenne ihn wohl so gut, wie nur wenige andere ihn kennen. Aragorn war, glaube ich, der einzige von den Kameraden, der ihn wirklich kannte.« »Aragorn«, sagte Beregond, »wer ist das?« »Ach«, druckste Pippin, »das ist einer, der mit dabei war. Ich glaube, jetzt ist er in Rohan.« Ihr wart in Rohan, habe ich gehört. Über dieses Land hätte ich auch viele Fragen. Denn in das Volk von Rohan setzen wir alle Hoffnung, die wir noch haben. Aber ich bin pflichtvergessen, denn ich sollte zuerst deine Fragen beantworten. Was möchtest du wissen, Herr Peregrin? Nun, sagte Pippin, wenn ich so frei sein darf, dann hätte ich eine ziemlich brennende Frage, die mir im Moment sehr im Kopf herumgeht. Nämlich, wie ist das hier mit dem Frühstück und so? Ich meine, wann sind die Essenszeiten, wenn Sie mich recht verstehen? Und wo ist der Speisesaal, wenn es sowas hier gibt? Und die Wirtshäuser? Ich habe danach Ausschau gehalten, als wir heraufgeritten kamen, habe aber keines gesehen. Und dabei hatte mich doch nur noch die Hoffnung aufrecht gehalten, hier in den Häusern gebildeter und gesitteter Menschen müsste es doch irgendwo ein Glas Bier geben.